die kleine Wissensseite, Nützliches und weniger Nützliches, der Klassiker, oh, ein Eichhörnchen. Dieser Satz wurde durch den Film Oben berühmt und ist zur inoffiziellen Meme-Erkennung für ADHS geworden. Aufmerksamkeit, Zack, weg, ADHS-Gehirne sind Superscanner. ADHS-Menschen bemerken Dinge, die andere gar nicht sehen, wie den winzigen Farbfehler auf dem Etikett der Wasserflasche. Manchmal ist das hilfreich, manchmal auch nicht. Hyperfokus ist wie ein Superheldenmodus. Wenn dich etwas wirklich interessiert, kannst du stundenlang wie ein Profi darin versinken. Aber wehe, du sollst deine Steuererklärung machen. Multitasking? Nein. Jumptasking? Ja, ADHS heißt nicht, dass man viele Dinge gleichzeitig macht, sondern dass man schnell zwischen ihnen wechselt. Oft bevor man eins zu Ende gebracht hat. Schlüssel verlegt, Brille gesucht, Handy im Kühlschrank. Du bist nicht allein. Der heilige Dreiklang des ADHS-Alltags. Wo ist mein... Hab ich schon... Wollte ich nicht eigentlich... Nur 5 Minuten TikTok. Zeitreise, ADHS und Zeitgefühl sind wie Öl und Wasser. Ich bin nur kurz online. Endet gerne in, warum ist es plötzlich Dienstag? Geräuschfilter? Was ist das? ADHS-Gehirne haben oft keinen guten Reizfilter. Heißt, du hörst die tickende Uhr, das Schnaufen des Nachbarn und das Summen der Lampe. Gleichzeitig, immer. Langeweile, Artikel echter Schmerz. ADHS-Betroffene reagieren neurologisch oft empfindlicher auf Langeweile. Sie empfinden sie wie Unwohlsein. Deshalb Action, Neues, Abwechslung. Her damit! Der ADHS-Fuß. Viele wippen mit dem Bein, zappeln mit den Fingern oder wackeln mit dem Stuhl. Das ist kein Nervositätstick, sondern oft ein echter Selbstregulierungsmechanismus. Kreativität auf Level 9000 Menschen mit ADHS haben oft eine besonders lebendige Vorstellungskraft, originelle Ideen und sind gute Problemlöser, vorausgesetzt, sie erinnern sich noch, was das Problem war.